Im Studio für Sie ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Folgenutzung für Offizierscasino beantragt, Wohnungsbrand verhindert und Liebenau trifft auf Kellerkind Müden. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die seit längerem leerstehenden Gebäude an der Langenstraße 70 in Hoya werden zurzeit abgerissen. In dem Komplex war unter anderem die Kneipe Scharfe Ecke untergebracht. Die Arbeiten auf dem Grundstück der Stadt Hoya dauern laut Bauamtsleiter Rolf Walensch voraussichtlich noch bis Mitte März an. Anschließend erfolgt eine Bodensanierung. Die Folgenutzung solle dem in zentraler Lage liegenden Standort gerecht werden. Seit dem 1. Februar hat der Arbeiter-Samariter-Bund die Flüchtlingsunterkunft des Landes Niedersachsen im Offizierscasino in Langendamm geräumt. Nun hat die Stadt Nienburg eine Folgenutzung beantragt. Dies berichtete nun der Bundeswehr-Standortkommandeur Oberst Wolfgang Paulik. Es ist zwar durch unsere Ministerin gesagt worden, dass wir Mitte diesen Jahres mit diesen Unterstützungen dann zu einem Ende kommen, aber das hängt dann doch in letzter Konsequenz davon ab, welche Hilfeersuchen das Land Niedersachsen an die Bundeswehr stellt. Und ich kann sagen, für das Offizierscasino zum Beispiel hat die Stadt Nienburg jetzt eine Folgenutzung beantragt. Aus unserer Sicht drängle ich jetzt nicht, um es wiederzubekommen. Wir warten jetzt auf die Antwort des Landes Niedersachsen, ob dann die Stadt diese Liegenschaft weiter nutzen kann. Die Freiwillige Feuerwehr Nienburg wurde gestern Nachmittag zu einem Einsatz in der Rühmkorfstraße gerufen. Die Ursache für den Alarm war angebranntes Essen. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung, nahm unter schwerem Atemschutz das Essen vom Herd und beseitigte somit die Gefahr eines drohenden Zimmerbrandes. Die stark verrauchte Wohnung wurde mit einem Überdrucklüfter gelüftet. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverbandsligist SV Aue Liebenau spielt am Sonntagabend auswärts in Müden. Der dortige MTV steckt aktuell mit nur 6 Punkten aus den bisherigen 13 Partien mitten im Abstiegskampf. Der Druck bei der Heimmannschaft wird dementsprechend groß sein, vermutet Aue-Coach Carsten Thomas. Der Druck ist schon groß bei denen, weil die auch andere Ambitionen haben. Also die haben schon eine Truppe, die eigentlich oben mitspielen müsste, aber da wird schon Druck drauf sein auf dem Kessel, das glaube ich schon. Die werden auch nervös sein, keine Frage. Liebenau selbst steht im gefestigten oberen Mittelfeld und kann gelassen in die Partie gehen. Beginn ist Sonntag um 17 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.